Abschnitt 50 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Namenlos. Die Arme weit, die Seele weit. Im Herzen schluchzende Seligkeit und fieberglühendes Jagen. Ein flimmernder, schimmernder Sonnentraum. Ein fließender, grüßender Kleidersaum und ein kinderglückseliges Zagen. Dein blühender Mund, dein glühender Mund will wilde Wonnen künden. Du, sag es nicht und trag es nicht bis hin zu den rauschenden Linden. Du, sag es nicht und trag es nicht bis hin zu den lauschenden Weiden. Ich bitte dich sehr, verrate nichts mehr, sonst wird selbst das Glück uns beneiden. Ende von Namenlos.